auf neue Filme, die morgen starten, gleich zwei, hat Anke Lewicke für uns rausgesucht. Schönen guten Abend, Anke. Guten Abend. Und beginnen wir mit Tangerine L.A. von Sean Baker. Der erste Film, über den wir jetzt hier reden wollen, ist nämlich ein Phänomen. Er ist mit, wie ich gelesen habe, mit knapp 100.000 Euro, ein echter Low-Budget, für Amerika jedenfalls, würde ich sagen. Und das zeigt sich auch ein bisschen in der Technik, wie er gedreht worden ist, nämlich mit Smartphones, also mit einem iPhone, um genau zu sein, aber mit Objektivaufsatz. Ne? Also ganz so, sag ich mal, auf privater Basis mit Smartphones einen großen Kinofilm zu drehen, ist auch nicht so einfach. Ne? Ja, und wenn man das jetzt so hört, dann könnte man denken, ach, das ist mal wieder so ein Werbegag, mit iPhone gedreht. Hatte man ja schon mal gehört, ja, dass es sowas gibt, also klar. Und hier würde ich aber sagen, es macht richtig Sinn, weil es ist tatsächlich so, das Ganze spielt in West Hollywood, also in dem schäbigen Teil von Hollywood, und es spielt alles am Heiligen Abend, und es ist ein sehr ereignisreicher Heiliger Abend, und es ist auch ein sehr heißer Heiliger Abend. Und man wird so eingeführt ins Prostituiertenmilieu, ins Drogenmilieu, und die beiden Hauptfiguren sind zwei Transgender-Frauen. Die eine kommt gerade aus dem Gefängnis und ist sauer, weil ihr Zuhälter, der ja auch ihr Freund ist, sie nicht abholt. Dann erfährt er noch, dass er mit einer weißen Frau, also mit einer weißen Frau geschlafen hat. Die geht sie jetzt suchen. Gleichzeitig hat ihre Freundin ein Konzert. Dann gibt es noch einen armenischen Taxifahrer, der auch immer die Wege dieser beiden Freundinnen kreuzt. Also es ist ein heilloses Chaos. Und ich habe einfach das Gefühl, diese iPhone-Kamera, die kann einfach Schritt halten mit diesen beiden dynamischen Darstellerinnen, die eigentlich auch aus diesem Milieu kommen, die also auch viel ihre eigene Geschichte mit reinbringen. Wird es da authentisch dadurch auch? Das wirkt ist die Frage, authentisch, ne? Und das hat sowas raus. Aber was ich so schön finde an diesem Format, ist einfach, dass es sich so öffnet. Also einerseits hat es sowas sehr Reportagehaftes. Also man bekommt einfach auch die Härte des Prostitutionsalltags mit, auch des Drogenhandels. Und gleichzeitig gibt es aber auch so das Schöne, also die Sehnsucht, wann immer mal die Kamera ruhig steht, dann wissen diese beiden Transgender-Frauen auch, wie sie sich so positionieren können. Und wenn es dann das Konzert gibt, dann spürt man eben, dass die beiden auch noch ganz andere Träume haben. Also für diese ganzen Sehnsüchte ist in diesen grobkörnigen Bildern, die dann ja auch farblich noch so bearbeitet wurden, sowas ganz Melancholisches. Und das ist alles so drin. Und deshalb hat er mich so beeindruckt, weil das auch wirklich so ein Wechselbad der Gefühle ist. Einerseits diese Sehnsüchte, dann wieder diese harte Sprache, also so Wörter habe ich noch nie gehört. Also wenn man da so Zeichen setzen würde, dann wäre eigentlich der ganze Film fast schon wieder auch ein Stummfilm. Das ist unglaublich. Wenn man in amerikanischen Medien darüber sprechen würde, müsste man wahrscheinlich ständig einen Piep drüber legen. Wenn ich jetzt zitieren würde, würde ich auch nur noch rumpiepen. Aber ja, hat eine Dynamik. Und also man sollte es auch im Original mit Untertiteln sehen, wenn es irgendwie geht. Ich glaube, der kommt Gott sei Dank auch mal nicht anders in die Kinos. Anders würde der auch nicht funktionieren, weil die Sprache hier wirklich auch Teil des Rhythmus ist. Tangerine L.A., also von Sean Baker, dieser Film, der ausschließlich mit iPhones gedreht wurde, der erste Smartphone-Film im echten Kinoformat, ich glaube, so kann man das sagen. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, ist, soweit ich weiß, ganz regulär mit professioneller Filmkamera gedreht worden, aber es geht ebenso um sehr schwierige Beziehungsgeschichten, wenn auch ja nicht ganz so außergewöhnlich, sondern eher heterosexuelle Ehen mit alltäglichen Nöten. Und zwar Liebe Halal von Asad Fulatkar. Da geht es um verschiedene Beziehungen in Beirut. Liebe in Zeiten von strengen Koranvorschriften. Drei Paare und ihre verschiedene Art zu lieben. Paare wie diese hier zum Beispiel. Eine Affäre und die gesellschaftlichen Konventionen, auf die diese Affäre stößt. Wir sollten öfter zusammen ausgehen. Aber die Leute könnten uns zusammen sehen. Ich sollte davor Angst haben, aber doch nicht du. Ich bin eine Frau. Und ich bin ein verheirateter Mann. Und habe eine Familie. Und du bist eine geschiedene Frau. Du bist viel freier als ich. Also, was sind das für Paare? Das ist, eigentlich ist es einmal so ein glückliches Ehepaar mit zwei Töchtern, aber sie ist es müde, die Frau, dass sie alle abendliche ihre Pflichten erfüllen muss, und schlägt ihm dann einfach die Zweitfrau vor. Also mal ganz pragmatisch das eingesetzt. Das hatten wir zu Beginn der Sendung schon kurz gehört, ja, dieses also das clevere ist das Vorschlag. Eine Paar, das andere ist ein jüngeres Paar, die sind eigentlich auch verliebt, aber er ist so ein kleiner Choleriker und verstößt sie dann immer wieder in einem Wutanfall. Aber dieses Verstoßen hat dann wieder was Offizielles, und wenn man das zu häufig macht, dann darf man einfach nicht mehr mit der Frau zusammen sein. Und das andere ist dann eben, was wir eben gehört haben, eben die Zeitehe. Da geht es um eine Frau, die ist jetzt geschieden, möchte ihre Jugendliebe heiraten, aber der ist auch verheiratet. Und was er ihr vorschlägt, ist eben die Zeitehe, wo er eben seine Affäre einfach so vor dem Gesetz mit legal erklären kann. Wo Männer natürlich mehr Rechte haben als Frauen. Ne? Genau, also, darum geht es auch. Also man muss sich den Film so vorstellen, dass er einfach mit diesen losen Geschichten einfach so ein Sinn Bild erstellt, wie lebt sich eigentlich die Liebe unter den strengen Regeln des Islam? Wie macht er das filmisch? Ja, es ist eigentlich eine Komödie. Dafür ist die Kamera, würde ich mal sagen, schon fast immer ein bisschen zu statisch. Also sie müsste eigentlich näher an den Leuten dran sein. Und eigentlich ist die Komödienform ja auch ganz geeignet, weil das hat ja alles Absurdes. Und die Komödie kann ja dann eigentlich auch wie so eine Lupe einfach agieren und diese Absurdität, die dann ja auch wieder was Trauriges hat, zum Vorschein bringen. Aber ich habe hier das Gefühl gehabt, das wird nie aus innen heraus erzählt, sondern die Kamera hat immer so was Voyeuristisches und lässt für einen guten Gag einfach auch mal die Figuren fallen. Also man bleibt einfach so ein bisschen außen vor, man ist nie mit den Leuten und ich finde, zu einer schönen humanistischen Komödie gehört ja auch immer eine Emphase des Regisseurs und die fehlt mir hier so ein bisschen und ich werde den Verdacht nicht los, es ist ja auch eine Koproduktion, dass dieser Film eigentlich eher für ein westliches Publikum gemacht ist. Und ich würde eigentlich gerne mal einen Film aus dieser Region sehen, den sich die Leute auch dort anschauen. Das finde ich viel interessanter. So habe ich das Gefühl, ach, es ist so ein bisschen Aufklärungsunterricht, Nachhilfeunterricht. Und das, was wir eigentlich so ein bisschen wissen, bekommen wir auch noch mal bestätigt. Ja, und manchmal können wir auch lachen. Sagt Anke Lewicke über Liebe Halal von Asad Fulat K. von morgen an in den deutschen Kinos und Tangerine L.A. von Sean Baker. Über diesen Film haben wir auch gesprochen, den ersten Smartphone-Film im echten Kinoformat. Vielen Dank für diese Eindrücke, Anke. Englisch hat sie also begonnen, Französisch macht sie weiter. Francesca Blanchard, die Frau, die aus Südfrankreich nach Vermont gezogen ist. Was hat sie uns erzählt zu Beginn der Stunde? Im Englischen singt sie tiefer und soliger, im Französischen eher zart, so wie hier.